würde gerne die Diskussion wirklich zum Schluss führen lassen und gehe gleich zum dritten Gast, Karl Salzer, den viele vielleicht hier kennen, hat an der Universität der Kunst in Wien gelernt. Er hat gemeinsam mit August Schulz im Jahr 1989 die neue Wiener-Gruppe der Tanzschule gegründet und zum gleichen Zeitpunkt auch sind sie zwei Sektionen, Sektion Klinik und Sektion Ästhetik gegründet worden, zu der die Sektion Logik jetzt gehört. Im Rahmen dieser Sektion Ästhetik laufen gerade am Mittwoch die Hermes-Gruppe-Seminare von Walter Salzer. Ich möchte nur kurz zu seiner allgemeinen Tätigkeit vorlesen, was ich heute gefunden habe: Politikwissenschaftler, Kunsttheoretiker, Philosoph, Übersetzer und Mykologe von Verhaltensverhältnissen. Von den zahlreichen Publikationen, Artikeln, Übersetzungen möchte ich die jüngsten erwähnen: Poetik 1. Ein Poetik Lesen 1 und Poetik Lesen 2 ist vor 2 schon herausgekommen. Es wird demnächst herauskommen bei Merkur Berlin. Und die Neuauflage von der Publikation Menschenfassungen bei Böhr Verlag München. Die Seite wird heute zum Titel Philosophie, Antiphilosophie, Lacan. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für unseren Panel. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte zuerst einmal der Sektion Logik danken für die Erfindung und Durchführung dieser Veranstaltung. Zweitens werde ich einige Sachen berühren, die schon gesagt worden sind heute, das schadet aber gar nicht. Am 10. Juni 1970 sagte Lacan in seinem Seminar zu der Menschenmenge, die sich im größten Hörsaal der Stadt drängte und zu der auch ich gehörte, Zitat: Das Objekt klein a, das sind Sie, so wie Sie da aufgereiht sind. Lauter Fehlgeburten dessen, was für Ihre Erzeuger Ursache des Begehrens gewesen ist. Zitat Ende. Die Konstruktion der 4 Diskurse, die er in jenem Studienjahr unternommen hat und die vom Diskurs des Herrn ausgegangen ist, ist mit ausführlichen Darlegungen nicht viel weiter als bis zum Diskurs der Universität fortgeschritten. Da zur Universität die Studenten gehören, hat er diesen auch manche unfreundliche Apostrophierung zukommen lassen, etwa die, sie würden sich täuschen, wenn sie sich mit dem Proletariat identifizieren. Sie gehörten eher zum Subproletariat. Was nun die 4 Diskurse betrifft, so erinnern sie zunächst einmal rein formal, wenn man sie als Klassifikation auffasst, an die 4, Lacan nennt sie psychische Strukturen oder subjektive Positionen der Existenz oder des Seins. Gironville nennt sie existenziale Strukturen, nämlich an andere 4. Neurose, Perversion, Psychose, Sublimation. Es handelt sich dabei um psychoanalytisch definierte menschliche Einstellungen, Dispositionen, Lebensformen, die sich übrigens noch weiter differenzieren lassen. Die Neurose zum Beispiel gliedert sich in Phobie, Hysterie, Zwangsneurose. Von Hegel übernimmt Lacan eine ganz andere, jetzt kann man nicht mehr sagen Klassifikation, sondern Opposition und Verwicklung zwischen dem Herrn und dem Knecht. Den Anerkennungskampf zwischen dem Herrn und dem Knecht der zur Ausbildung von so etwas wie Selbstbewusstsein nötig sei. Am Ende des Studienjahres 1968-69 im Seminar De Notre à l'Autre hat Lacan Hysterie und Zwangsneurose auf Frau und Mann projiziert, sowie auf Knecht und Herr. Damit hat er den Übergang von den vier oder noch mehr psychischen Strukturen zu den vier sogenannten Diskursen eingeleitet. Gemacht hat er den Sprung zu ihnen dann schon in der Sitzung vom 25. Juni 1969, in der er die Fabel von Herr und Knecht in die Antike zurückversetzt, aus der sie stammt. Zunächst in die spätantike römische Komödie, vielleicht eine Art U-Kunst, so wie U-Musik, in der jedoch, nämlich in der Tragikomödie, die sozialen Verhältnisse genau aufs Korn genommen worden sind. Dann aber spricht er davon, dass es in der Antike einige Herren gegeben habe, die entgegen der typischen Herrenart sich am Wissen versucht haben. Und so sei die Philosophie entstanden. Er nennt dafür Platon, aber das gilt ähnlich für Pythagoras, Parmenides, Heraklit. Dann zeichnete er die drei Buchstaben S1, S2 und klein a in unterschiedlicher Reihenfolge an die Tafel und benannte diese drei Zeilen mit Herr, Frau, Knecht. Am 26. November 1969 dann die erste Sitzung des Seminars L'Envers de la Psychanalyse. Das Lacan-Seminar fand erstmals im Gebäude der juridischen Fakultät statt und Lacan versäumte es nicht, darauf Bezug zu nehmen, wenn er sagte, er wolle in diesem Jahr der Psychoanalyse ihre Diskursstruktur zuweisen. Das heißt, ihren Status im juridischen Sinn des Wortes. Diese Ausdrücke erinnern zweifellos an einige Grundbegriffe von Michel Foucaults Archäologie des Wissens, die am Anfang desselben Jahres erschienen war. Lacan fährt fort, indem er von Diskurs, Sprechen, Äußerung und Aussage spricht. Er definiert Diskurs als eine Struktur, ein Bündel stabiler Beziehungen, die durch Sprechen installiert werden, oder ein Bündel, das durch Sprechen installiert wird, über es hinausgeht und ihm seinen Platz anweist. Zitat: Diskurs verstanden als Status der Aussage. Zitat Ende. Der erste Diskurs, den er an die Tafel schrieb, ergab sich einfach aus dem Schema, das er schon oft angeschrieben hatte, um die Struktur des Subjekts oder was dasselbe ist, des Sprechens zu bezeichnen. Links den Signifikanten 1 und darunter das erste Signifikant. Rechts den Signifikanten 2 und darunter das Signifikat Objekt. Dieses Grundschema bleibt zwar Grundschema, sofern seine vier Terme zu Quellpunkten von vier partikularen Diskursen werden, gleichzeitig wird es auch zum Schema eines partikularen Diskurses, der nun nicht mehr der einzige ist, wohl aber in gewissem Sinn der erste. Der erste jedenfalls in seinem eigenen Selbstverständnis, im Selbstverständnis des Herrn, denn Herr sein heißt der erste sein. Gleichzeitig ist dieser eine Diskurs jetzt nur noch einer von vieren, zweifellos eine Minderheitenposition. Der zweite Diskurs ergibt sich aus der Explikation oder sozusagen Emanzipation des zweiten Signifikanten zu einem eigenen Diskurs. Der zweite Signifikant rückt auf den Platz, den im ersten Diskurs der erste Signifikant innehatte. Das heißt, er wird nun seinerseits dominant. Jeder Diskurs markiert sich durch den Term, der auf Platz 1, das heißt auf links oben, rückt. Dieser Begriff von Dominanz verweist übrigens auf denjenigen, den Louis Althusser eingesetzt hat, um die marxistische Letztinstanzlichkeit der Ökonomie einerseits zu retten, andererseits zu relativieren. Der dritte und der vierte Diskurs, derjenige der Hysterie und derjenige der Analyse, in welchen das Subjekt bzw. das Objekt klein a dominieren, zeigen ganz deutlich, dass es sich bei diesen vier Diskursen keineswegs nicht nur um eine Klassifikation handelt, sondern vor allem um ein Dynamikschema, welches das Hervorgehen eines Diskurses aus einem anderen in eine bestimmte Reihenfolge bringt. Letztendlich handelt es sich auch bei den sogenannten vier Diskursen um eine Gliederung des Gesamtfeldes der Conditio Humana. Wie aber diese vier Diskurse formal charakterisieren? In der Unterscheidung der sogenannten psychischen Strukturen dominierte der medizinische Gesichtspunkt, Krankheiten und Heilung. Dieser Gesichtspunkt fehlt jetzt nicht gänzlich, immerhin liefert mit der Hysterie eine Untergliederung der Neurose nun einem von vier Diskursen den Namen. Die anderen tragen die Namen Analyse, eine Ableitung von, eine Generifizierung von Psychoanalyse. Die beiden anderen Diskurse heißen Wissen oder auch Universität. Letzterer Begriff, nämlich Universität, eine neuzeitliche Ausprägung, wohl auch Ermächtigung von Wissen. Und schließlich Herr. Wie schon angedeutet, behält der Diskurs des Herrn eine gewisse Erstheit, was für Lacan nicht heißt, dass er der Wichtigste ist, jedenfalls nicht der qualitativ Hochstehendste. Aber er bestimmt den Unterscheidungsgesichtspunkt der vier Diskurse, ihren Gesamtcharakter. Der ist jetzt nicht mehr der medizinische, nicht einmal der Diskurs der Analyse wird vorrangig therapeutisch definiert. Im Gegenteil, das, was in der Lebenswelt von Lacan dem Medizinischen nahesteht, seine eigene Profession, die Psychoanalyse, soll durch die vier Diskurse, durch ihren Zusammenhang, ihr Zusammenspiel, ihren Antagonismus und ihre jeweilige Kontingenz im Politischen platziert werden. Das ist ein Zitat. Wenn ich oben vom Gesamtfeld der Conditio Humana sprach, dann meinte ich tatsächlich eine Gegenstandsbestimmung, wie sie für die philosophische Anthropologie typisch ist, wiewohl mir bewusst ist, dass sich Lacan eher als Anti-Anthropologen verstand. Aber der Gesichtspunkt, unter dem er mit den vier Diskursen dieses Feld, nämlich das Feld des Menschlichen, ins Visier nimmt, ist der politische, ist der des Politischen. Das heißt, dass Lacan den Begriff des Politischen, denn er verwendet nicht nur das Wort, er liefert auch eine sehr bündige Definition, eingeführt hat. Und zwar lange bevor andere, nämlich Philosophen, dies in Frankreich getan haben. Mit so einem Akt hat er gezeigt, dass er selber, ob nun willentlich oder nicht, sich als Philosoph betätigt hat. Auch wenn die Psychoanalyse seine eigentliche oder einzige Profession geblieben ist. Die Psychoanalyse im Politischen platzieren und gleichzeitig die Psychoanalyse als Belvedere, als Aussichtsturm, als Aussichtspavillon benutzen, um gewisse Sachen zu sehen, zumindest gewisse Erblickungen zu machen. So diejenige, die schon erwähnt worden ist, weil es sich schon im Juni 69 angedeutet hatte. Am 10. Dezember 1969 führte er näher aus, dass der zum Herrn nun einmal gehörige Sklave im Unterschied zu diesem mit Wissen begabt gewesen ist. Erstens weiß er, was der Herr will. Und zweitens weiß er, wie man das macht, was der Herr will. Er verfügt über das Savoir-faire. Im Grunde genommen über sämtliche handwerklichen, technischen und genau genommen auch naturkundlichen Wissen, mit denen man Haus und Hof, Lebensunterhalt und Luxus in Betrieb halten kann. Irgendwann hatten einige wenige Herren, der eine da, der andere dort, im weiten griechischen Raum, den Einfall, dieses Wissen sich anzueignen, natürlich auch sie zu veredeln, sie in Theorie zu überführen. Auf diese Weise nahmen sie den Sklaven deren einzigen Besitz weg. Jedenfalls setzten sie ihn, den Sklaven und sein Wissen, herab zu etwas Minderem und Niedrigem. Jedenfalls vermehrten sich gegenüber den Sklaven, die Herren. Sie vermehrten sich qualitativ. Es gab dann nicht nur die Herren alten Typs, die nur Herren, Beispiel Alexander und so weiter. Es gab nun auch völlig neue Herrschaften, Beispiel Alexandria. Lacan sagt dafür Wissen, Universität, Staat, Bürokratie, Kommunismus, auch Kapitalist, sagt er dafür. Wiewohl er ein paar Jahre später in Italien einen eigenen Diskurs des Kapitalisten konstruiert hat, indem er die zwei linken Buchstaben des Diskurses der Universität gegeneinander vertauscht hat, haben wir schon gehört. Lacan hat also eine Erklärung, jedenfalls eine Deutung für die Erfindung der Philosophie geliefert. Das ist nun doch ein weiterer kleiner Akt, der einen zum Philosophen macht. Abgesehen davon, dass Lacan dazu nur fähig war, weil er sich seit seiner Jugend, anfangend mit Nietzsche, intensiv mit Philosophie beschäftigt hat. Eben nicht nur rezeptiv, sondern auch produktiv. Seine Begriffsbildungen, auch wenn sie sich jedenfalls zunächst ganz und gar auf psychoanalytische Tatsachen beziehen, etwa die Begriffe des imaginären, symbolischen, realen, entstammen philosophischem Denken und sind von keinem Philosophen abgeschrieben. Das, was ich hier sage, das hat Lacan seinerzeit selber gemerkt und auch gesagt, indem er erschrocken festgestellt hat, und wenn das Philosophie wäre, der Diskurs von Lacan, hat er selber gesagt. Entsprechend seiner Erzählung von der Erfindung der Philosophie tendiert die Philosophie dazu, den Diskurs des Herrn mit dem des Wissens zu verschmelzen und sich so zu einer ganz eigenen Machthülle zu steigern, wie sie vielleicht im sogenannten absoluten Wissen bei Hegel ihre vollkommenste Realisierung erfahren hat. Und mit dem, nämlich mit dem absoluten Wissen, wollte sich Lacan nicht identifizieren. Er hat ja den vierten Diskurs, den des Analytikers, dazu erfunden, um den drei gewöhnlichen, ohnehin verbreiteten, gewissermaßen selbstverständlichen Diskursen einen anderen gegenüberzustellen. Einen anspruchsvollen, schwierigen, ja unmöglichen. Eine Verteilung der Schwierigkeitsgrade, die in diesem Punkt der Anordnung der sogenannten psychischen Strukturen entspricht. Jedenfalls begann Lacan in den frühen 70er Jahren damit, sich gelegentlich in kurzen Statements zum Antiphilosophen zu erklären. Was allerdings voraussetzt, dass er nicht nur angeblich, sondern gewissermaßen auch wirklich, zumindest in bestimmter Hinsicht, Philosoph war. Ein schlechthiniger Nichtphilosoph, ich nenne jetzt noch keinen Namen, würde sich nur wichtig, ich meine lächerlich machen, würde er sich zum Antiphilosophen deklarieren. Ein kleines Symptom für die Driftigkeit dieser Behauptung hat Lacan selber geliefert, als er einige Jahre zuvor in seinem Seminar, nämlich am 14. Jänner 1967 bei Freud, eine Bemerkung zur grammatischen Struktur auffand und feststellte, dass sich bei Ludwig Wittgenstein eine ähnliche Bemerkung findet. Und diesen Wittgenstein hat bei der Gelegenheit Freud geradezu leidenschaftlich, diesen Wittgenstein hat Lacan in dem Zusammenhang geradezu leidenschaftlich vor den antiphilosophischen Attacken des Wiener Kreises in Schutz genommen. Das heißt, dass sich Lacan damals ziemlich deutlich auf die Seite der Philosophie gestellt hat Und wenn er in den 70er Jahren nicht einfach seine Meinung geändert hat, steht zu erwarten, dass er dann dem Ausdruck Antiphilosophie eine andere Bedeutung gibt. Und genau das ist der Fall. Denn derjenige Lacan, sagen wir jetzt einmal Lacan-Interpret, der die Sache mit Lacans Antiphilosophie überhaupt aufgegriffen, kommentiert und bekannt gemacht hat, Alain Badiou, er war allerdings nicht der Einzige, hat die Position der Antiphilosophie dann ausführlich beschrieben, indem er historisch vor Lacan andere Antiphilosophen ausgekundschaftet hat, nämlich Nietzsche und ausgerechnet Wittgenstein, davor aber auch Marx und Kierkegaard. In seiner Lacan-Vorlesung des Jahres 1994-95 hat Badiou ausgeführt, dass Lacans Akt gleichzeitig antiphilosophisch und erzwissenschaftlich war. Nicht in der Philosophie, sondern in den Mathemen lasse sich das Reale lehren. Den zweiten Einwand gegen die Philosophie formuliere Lacan damit, dass die Metaphysik dazu diene, das Loch, das die Politik aufreißt, zu verstopfen. Ein dritter, nicht Einwand gegen die sogenannte Metaphysik, sondern eine alternative Tätigkeit zur sogenannten Metaphysik, ist Lacan zufolge das Lesen des sogenannten Buches, nämlich des Aristotelischen, wie er in seinem Seminar am 15. Dezember 1971 eindringlich empfohlen hat. Badiou zählt eine Reihe von Gegenfiguren gegen die Philosophie im Sinne von Lacan auf. Der Freigeist, die zärtliche Seele, der Existierende, der Analytiker. Seine Schlussfolgerung, nämlich Badiou's Schlussfolgerung aus all dem, hat Badiou dann selber so formuliert, dass der Antiphilosoph Lacan eine Bedingung der Renaissance der Philosophie ist. Philosophie ist heute möglich und hat mit Lacan compossible zu sein. Die Ausführungen von Badiou habe ich jetzt so kurz zusammengefasst, um Ihnen noch Lacans Rede in seinem Seminar des Jahres 1973, und zwar vom 8. Mai, präsentieren zu können. Nachdem ich Ihnen von seinen beiden Viererklassifikationen schon gesprochen habe, nun eine Zweierklassifikation. Jetzt aber gewiss eine Klassifikation, und zwar von zwei Denkarten, oder noch einfacher und im Jargon der Gegenwart von zwei Ismen. Lacan nennt sie nämlich Klassizismus und Barockismus. Den ersten definiert er durch die aristotelische Herrschaft der Klasse, das heißt der Gattung und der Spezies. Und noch genauer durch den Griff des Begriffs, der vermeint, das Begriffene vollständig zu begreifen, wodurch der im Sprechen sich vollziehende Zugriff ein Gewaltakt ist, der zunächst einmal etwas hinzutut, etwas antut, eingreifend verändert. Und auf dieser Seite, nämlich Klassizismus, sieht Lacan den Gründervater Parmenides, für den Denken und Sein eines sei, dann eben Aristoteles, dann Hegel, den Behaviorismus. Die Seite des Barockismus hingegen, in der sich Lacan selber eingereiht sieht, ist ihm im Frühjahr 1973 in Rom zugestoßen, als bilderfreudigste Version der wahren Religion des Christentums, welches dem Körper gibt, was des Körpers ist, und der Wahrheit, was der Wahrheit ist, nämlich nur ein Viertel des Feldes. Auf dieser Seite sieht Lacan auch Freud, andeutungsweise auch die fernöstlichen Weisheitslehren sowie die griechische Götterverehrung und als einzigen offiziellen Philosophen Heraklit, weil der das Spiel zwischen Aussagen und Geheimhalten verweigere, sondern sich aufs Zeichen geben verstehe. Lacan stellt also das, was man Philosophie nennt, fast zur Gänze auf die andere Seite hinüber. Und doch hat er seine gesamte Lehrtätigkeit ständig auch mit der anderen Seite begleitet, mit Aristoteles, mit dem Klassifizieren und so weiter. So konnte er mit seiner Lehrtätigkeit nicht nur Psychoanalytiker ausbilden, sondern auch so etwas wie eine Schule bilden. In der Art der antiken Philosophieschulen, in denen das therapeutische Anliegen keineswegs fehlte, die aber von Alexandria und von der Universität weit entfernt waren. Und ganz zum Schluss erinnere ich an das, was Gilles Deleuze und Félix Guattari über die Epoche gesagt haben, die bei uns Barockzeit, in Frankreich aber Ars Classique heißt. Wo die römische Gegenreformation mit dem Barock triumphiert habe, sei keine Philosophie hervorgebracht worden. Die Nicht-Philosophie, an die sich Lacans Antiphilosophie auch anlehnt, war in Österreich mindestens bis zur vorletzten Jahrhundertwende massiv dominant. Lacans Antiphilosophie mit Bindestrich geschrieben, das heißt eine eigene Art von Philosophie, die sich anderen Arten, besser gesagt anderen Individualstilen entgegenstellt, wie das in der Philosophie nicht nur erlaubt, sondern üblich ist. Denn die Philosophie ist nicht eine Schule. Applaus